nächsten Schultag standen Rupert und ich vor dem schwarzen Brett, an dem man sich für die außerschulischen Aktivitäten eintragen konnte. Wow, hier kann man sich für viel einschreiben. Du kannst in allen möglichen Klassenliebling werden. Jazztanz! Das wäre doch was für uns zwei. Wahnsinn, sind das viele Aktivitäten. Und wie viel Arbeit das ist. Die treffen sich nach der Schule und auch vor der Schule und an den Wochenenden. Was für außerschulische Aktivitäten sind denn das? Geht mir aus dem Weg! Wer hat dich denn auf die Schule gelassen, Greg Heffley? Ich hab das Gleiche von dir gedacht, Patty Farrell. Was willst du, Greg Heffley? Ich werde als Schülersprecherin kandidieren und ich warne dich. Wenn du mir in die Quere kommst, vermöbel ich dich wie früher im Kindergarten und in der vierten Klasse. Vierte Klasse? Das war echt richtig krass. Was hat die für ein Problem? Ich hab ihr doch gar nichts getan. Patty ist so fetti, hat eine Fresse wie ein Klosettin. Komm schon, das war wirklich witzig. Die hat nur leider keinen Humor. Und ich habe noch nichts, womit ich Klassenliebling werde. Was ist mit Klassenliebling? Da war sie wieder. Dieses Mädchen vom ersten Schultag, die unter der Tribüne vom Sportplatz gesessen hatte. Angie. Sagst du nie Hi oder Hallo, bevor du irgendwas sagst? Hi. Hallo. Oh, Greg ist nur hier, weil er vorhat irgendwie... Rupert! Ich wollte nur sagen, dass ich es den Leuten hier einfach gern zeigen würde. Es ist doch total offensichtlich, dass sie sich diese Aktivitäten nur antun, weil sie gerne ins Jahrbuch wollen. Deine Ansichten gefallen mir. Du solltest dich für die Schülerzeitung anmelden. Wir sind die Stimme des Volkes. Und die meisten hier sind Idioten, also sind wir, um genau zu sein, die Stimme des Volkes, die sich über das Volk lustig macht. Danke, aber ich kann nicht bei der Zeitung mitmachen, weil über mich zu oft was drinsteht. Und das wäre ein Interessenkonflikt. Du bist das Volk. Okay. Glaubst du es mir jetzt? Die hat auf jeden Fall ein Rad ab. Guck mal, hier gibt's Wrestling. Das ist es. Ich bin gut im Wrestling. Das sehe ich mir seit Jahren im Fernsehen an. Ich kannte alle Moves und stellte mir vor, wie ich sie im Ring alle anwendete. Tombstone, Piledriver, Chairshot, Vader Bomb. Aber was in meiner Fantasie so erfolgreich funktionierte, sah im wahren Leben einfach nur lächerlich aus. Wir trugen rote Strampelanzüge und standen in einer Reihe in der Turnhalle. Wir waren eindeutig wieder die Kleinsten. Okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Diese Kostüme sehen mir gar nicht nach Wrestling aus. Willkommen beim Wrestling, ihr zukünftigen Olympioniken. Um sicherzustellen, dass wir es richtig angehen und niemand ernsthaft verletzt wird, lernt ihr erstmal ein paar elementare Dinge. Vergesst bitte nicht, hier geht's darum, den Sport zu erlernen und um... Spaß! Richtig, das ist kein Wettkampf, denn jeder einzelne von euch ist schon ein Superstar. Für mich. Coach Brewer, kommst du mal rüber und hilfst mir? Danke. Das war ein Blitzniederwurf. Gut gemacht, Coach Brewer. Steh auf und komm hinter mich, einen Arm über meine Schulter. Los, ja, der Schmerz lässt gleich nach. Das war der sogenannte Armdrag. Applaus für Coach Brewer, Leute. Das geht ihm gut. Ja, Heffley? Aber was ist mit Piledrivern und Vaderbombs? Das ist bescheuertes Showwrestling. Wir machen das richtige Wrestling. Na los! Ich hoffe, ich muss nicht gegen Benny Wells antreten. Der macht mich fertig. Bewegung, na los! Okay, damit es fair ist, teilen wir euch nach Gewichtsklassen bzw. Größe ein. Also, Rottweiler, darüber. Bulldoggen, ihr bleibt, wo ihr seid. Und dann haben wir noch zwei. Chihuahuas. Ja. Okay, ich sollte gegen den schmächtigen Finlay antreten. Der arme Kerl tat mir irgendwie leid. Schicker Kopfschutz. Danke, den hat mir meine Mom geliehen. Na, dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Keine Sorge, Finlay, ich gehe vorsichtig mit dir um. Hier geht es nicht um Punkte, aber das war ein richtig guter Blitzniederwurf, Finley! Das war schwer, gar kein Blitz! Runter von mir! Abweisen, bitte abweisen! Sehr gut! Finley! Ganz Großartig! Und ein Applaus für den zweiten Sieger.